die unbändigsten Entwürfe der Könige, sein Spiel, wenn nicht sein Spott, gern an den schwächsten Fäden lenkt. Mein Vater, wenn ich irr, ihr wisst, ich irre nicht gern. Vielmehr, du lässt dich gern belehren. Sieh, eine Stirn, so oder so gewölbt, der Rücken einer Nase, so viel mehr als so geführt, Augenbrauen, die auf einen scharfen oder stumpfen Knochen so oder so sich schlängeln, eine Linie, ein Bug, ein Winkel, eine Falt, ein Mal, ein Nichts auf eines wilden Europäers Gesicht. Und du entkommst dem Feuer in Asien. Das wäre kein Wunder, wundersüchtiges Volk. Warum bemüht ihr denn noch einen Engel? Was schadet's? Von einem Engel lieber als einem Menschen sich gerettet denken. Fühlt man der ersten unbegreiflichen Ursache seiner Rettung nicht sich so viel näher? Stolz, nichts als Stolz. Der Topf von Eisen will mit einer silbernen Zange gern aus der Glut gehoben sein, um selbst ein Topf von Silber sich zu dünken. Pah! Und was es schadet, fragst du? Was hilft es, dürfte ich ihn wieder fragen. Denn dein sich Gott um so viel näher fühlen, ist Unsinn oder Gotteslästerung. Allein es schadet allerdings dem Wesen, das dich rettete. Es sei ein Engel oder Mensch. Dem möchtet ihr und du besonders gern wieder viele große Dienste tun. Nun, einen Engel. Was für große Dienste könnt ihr dem wohl tun? Ihr könnt ihm danken, zum Seufzen beten, könnt in Entzückung über ihn zerschmelzen, könnt an dem Tage seiner Feier fasten, Almosen spenden. Alles nichts. Denn mir scheint immer, dass ihr selbst und euer Nächster hierbei weit mehr gewinnt als er. Er wird nicht fett durch euer Fasten und wird nicht reich durch eure Spenden, wird nicht herrlicher durch euer Entzücken, wird nicht mächtiger durch euer Vertrauen. Nicht wahr? Ein Mensch. Ja, freilich hätte ein Mensch etwas für ihn zu tun, uns mehr Gelegenheit verschafft. Und Gott weiß, wie bereit wir dazu waren. Allein er wollte ja so völlig nichts, war in sich so vergnügsam, als nur Engel sein können. Endlich, als er gar verschwand... Ha, verschwand? Wie denn? Sich und dann Palmen nicht ferner sehen ließ? Oder habt ihr wirklich schon ihn weiter aufgesucht? Das nicht. Ach, nicht da, ja. Grausame Schwärmerin. Wenn dieser Engel nun krank geworden... Krank? Krank. Welch kalter Schauer befällt mich. Daya, meine Stirne ist auf einmal Eis. Er ist ein Franke dieses Klimas, ungewohnt. Ist jung der harten Arbeit seines Standes, des Horns, Wachens ungewohnt. Krank? Das wäre möglich, meint ja Nathan nur. Nun liegt er da... Hat weder Freund noch Geld, sich Freunde zu besolden. Vater! Ja, liegt ohne Wartung, ohne Rat und Zusprach. Ein Raub der Schmerzen und des Todes da. Wo? Er, der für eine dir nie gekannt, gesehen, ins Feuer sich stürzte. Nathan, schon sie. Ja, der was er rettete, nicht näher kennt, nicht weiter sehen mochte, um ihm den Dank zu sparen. Schon sie, Nathan. Weiter auch nichts sehen verlangt. Es wäre denn, dass er zum zweiten Mal es retten sollte. Denn genug, es ist ein Mensch. Hört auf! Der hat sterbend sich zu laben. Nichts als das Bewusstsein dieser Tat. Hört auf, ihr tötet sie. Und du hast ihn getötet. Hättest du ihn töten können. Rächer! Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche. Er lebt. Komm zu dir. Ist auch wohl nicht einmal krank. Gewiss, nicht tot, nicht krank. Gewiss, nicht tot. Denn Gott lohnt Gutes hier getan, auch hier noch. Begreifst du, wie viel andächtig Schwärmen leichter als gut handeln ist? Mein Vater, lasst eure Rächer doch nie wiederum allein. Nicht wahr, er kann auch wohl verreist nur sein. Allerdings. Oh, dort mustert mit neugierigem Blick ein Muselmann mit die beladenen Kamele. Kennt ihr ihn? Euer Derwisch, euer Schachgesell. Al-Hafi! Jetzt des Sultans Schachtmeister und Schatzmeister. Al-Hafi! Träumst du wieder? Er kommt auf uns zu. Rein mit euch, geschwind.